Kundgabe 2453. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.08.1942. Offenbarungen Gottes durch die Schöpfung und direkt. Wie sich in der Natur der göttliche Schöpferwille offenbart, so wird auch der Geist Gottes offenbar an den Menschen, die sein Schöpferwille ins Leben gerufen hat. Was aus ihm wurde und aus seiner Kraft, das ist nur dann etwas Vollkommenes, wenn es sich seines Ausganges bewusst ist, wenn es um die erschaffende Macht weiß und um deren Vollkommenheit. Es muss gleichsam deren Kraft an sich verspüren und es muss wissen um den Ursprung dieser Kraft und um ihre Auswirkung. Also muss dem aus Gott hervorgegangenen die Gabe des Erkennens gegeben werden. Es muss fähig sein, sich etwas vorstellen zu können, was der Wahrheit entspricht. Und es müssen ihm diese Vorstellungen nahegebracht werden. Diese Fähigkeit besitzt das erschaffene Wesen in seinem Stadium als Mensch. Es kann denken, handeln, wollen und fühlen. Es kann erkennen und also auch vollkommen werden, so es seine Fähigkeiten recht nützet. Und es kann durch das rechte Nützen die Offenbarungen Gottes an sich selbst wahrnehmen. Es kann von seinem Geist erleuchtet sein, so dass ihm jegliche Erkenntnis zugeht und der Mensch nun wissend wird. Gott offenbart sich selbst den Menschen durch seinen Geist. Es ist die Tiefe der Liebe, die ihn dazu bewegt, nicht zu fassen vom Menschen, denn ihm fehlt jeder Maßstab für die Größe der Schöpfung, für die unzähligen Lebewesen, die die große Schöpfung beleben. Und ihm fehlt also auch das Verständnis für die Geringfügigkeit des Einzelwesens, gemessen an der unendlichen Schöpfung. Doch nichts in dieser unendlichen Schöpfung ist der ewigen Liebe zu klein, zu gering, um von ihr erfasst zu werden. Ein jedes Wesen wird vom göttlichen Willen regiert, von seiner Liebe betreut und von seiner Kraft durchflutet. Und einem jeden Wesen offenbart sich Gott, so dieses in einem bestimmten Reifezustand seine Offenbarungen entgegennehmen will. Doch nicht immer in der gleichen Weise. Zu allen Menschen aber spricht er durch die Schöpfung. Er ließ alles um den Menschen herum entstehen und gab ihm die Gabe des Denkens, den Verstand. Also kann die Sprache der Schöpfung sehr wohl von jedem Menschen verstanden werden und Gott kann in ihr von allen Menschen erkannt werden. Und so der Mensch nun die Gabe des Denkens recht nützet, das heißt, die durch die Schöpfung gewonnenen Erkenntnisse sich zur Grundlage seines Verstandesdenkens macht und um weitere Erkenntnisse ringt im Gefühl der Zusammengehörigkeit mit der Macht, welche die Schöpfung entstehen ließ. Wenn er also bewusst sich mit dieser Macht verbindet im Verlangen, seine Kenntnisse zu erweitern, so erfüllt er nun unbewusst die Bedingungen, die zu weiteren Offenbarungen der Schöpferkraft gefordert werden. Das Verlangen nach der Wahrheit wird nur in einem gewissen Reifezustand von einem Menschen empfunden und daher wird diesem Verlangen auch entsprochen in der dem Menschen verständlichsten Art. Die direkten Offenbarungen des göttlichen Geistes erfordern besondere Bedingungen und sind zumeist mit einer Aufgabe an den Mitmenschen verbunden. Diese Offenbarungen bezeugen zwar offenkundig ein göttliches Wirken, sind aber dennoch in einer Form geboten, dass sie von dem nicht nach Wahrheit verlangenden Menschen auch abgelehnt werden können. Denn die Annahme göttlicher Offenbarungen haben dessen Willigkeit zur Voraussetzung. Darum wird auch die Schöpfung als solche die Menschen nicht zwingen zur Erkenntnis einer Macht- und kraftvollen Gottheit, sondern auch nur der Mensch, der erkennen möchte, empfindet in der Schöpfung die Sprache Gottes. Denn die zahllosen Wunder der Schöpfung brauchen auch keinen Eindruck zu machen, so er sie unbeachtet lässt oder sie nur als für das menschliche Leben erforderlich ansieht. Ihm kann Gott sich also nimmermehr offenbaren, denn würde er dies tun in offensichtlicher Weise, ohne dass sich der Mensch selbst darum bewirbt, durch seinen Lebenswandel und sein Verlangen nach der Wahrheit, So wäre auch die Glaubensfreiheit in Frage gestellt, was durchaus nicht im Willen Gottes liegt. Gerade die geistige Entwicklung muss vollkommen frei aus sich heraus angestrebt werden. Die geistige Entwicklung ist aber unbedingt gewährleistet, so der Mensch sich der Offenbarungen Gottes würdig macht, denn es sind diese sein in Liebe zu den Menschen gesprochenes Wort, das er den Menschen zugehen lässt. Durch dieses Wort setzt er sie in Kenntnis von allem, was zu wissen dem Menschen dienlich ist. Und was er ihnen nun unterbreitet, lässt wieder deutlich erkennen, wie unendlich groß und gütig die ewige Gottheit ist. Wie sie unausgesetzt nur um das Wohl dessen besorgt ist, was aus ihr hervorgegangen ist und worin das Wirken Gottes im Universum besteht. Und so wie der Mensch davon Kenntnis hat, strebt er auch bewusst die ewige Gottheit an und begehrt den Kraftzustrom, der von Gott auf jedes Wesen überfließt und vom Menschen empfunden wird. Er strebt die Vollkommenheit an, um sich zusammenschließen zu können mit der Kraft, die alles, was ist, entstehen ließ, aus übergroßer Liebe. Amen.